Kashmir Radio. Besen Tales Radio. Number 75. Radio Radio. Großen rumänischen Surrealisten, von dem ich schon öfter mal was zur Verfügung stellen durfte. Heute wird es eine kleine Reise werden durch verschiedene Perlen, die mich eine Weile begleiten. Und ich versuche das beidhändig zwischen Büchern, Plattenspielern und Bücherseiten hinzukriegen. Oh, wie werden sich die Straßen wundern, wenn sie mich im Morgengrauen nicht mehr vor den großen Parkgeländen treffen, die den letzten Tropfen Milch aus Lunas Eutern saugten. Wie werden über meine majestätische Absenz die Gullis sich wundern? Ich sehe schon die Zäune ungläubig grinsen und die schläfrigen Damen sich moralisch räkeln. Dieser junge Mann, der qualmt und so viel spuckt. Im Knast ist er bestimmt gelandet, wo er hingehört. Ich werde aber dann in unserer Liebeslaube sein und dir vorführen, wie man mit den Händen wie mit zwei Gesangsbüchern feine Schattenspiele macht. Wie eine nervöse Klapperschlange lasse ich die Rückenwirbel krachen für dich. Eifrig bemüht dabei, ein wenig Dante auswendig zu lernen, und an solchen Tagen werde ich es in der Frühe eilig haben. Der anspruchsvolle Tümpel meiner Haarpracht wird der Einstieg für dein Hüpfen über Marmorbalustraden sein. Abgelegte Häute lassen wir wie unbequeme Wäsche einfach liegen. Wir werden außer uns vor Staunen über unsere außerordentliche Liebesakrobatik sein. Du wirst mich dann wie einen melodiösen Fächer atmen und die Schwermut drin wie einen blöden Vorhang wehen hören. Die Herzen werden zwei Bewässerungsaggregate sein. Du wirst von mir verlangen, dass ich ein Gedicht über die Seerosen auf deiner Wasserleiche schreibe. Unsere Stimmen werden wie Regenwürmer uns im schleimigen Kusskanal begleiten, und von den vielen Zimmern wirst du eines küren und deiner blauen Jugend gedenken, so wie man an eine Münze im muffigen Strumpf der Vergangenheit denkt. Vokale. A. Schwarz. E. Weiß. I. Rot. U. Grün. O. Blau. Vokale. Einst werd ich euren dunklen Ursprung offenbaren. A. Schwarzer, samtiger, Panzer, dichter Mückenscharen, die über Grausen, Stanke schwirren, Schattentale. E. Helligkeit von Dämpfen und gespannten Leinen, Speer, stolzer Gletscher, blanker Fürsten, Wehen von Dolden. I. Purpurn aus gespienes Blut, gelachte Holden im Zorn und in der Trunkenheit der Peinen. U. Räder. Grünlicher Gewässer, göttlich kreisen, Ruh, Herden übersäter Weiden, Ruh der Weisen, auf deren Stirne Schwarzkunst drückt das Mal. Oh. Seltsames Gezisch, erhabener Posaunen. Einöden durch die Erd- und Himmelsgeister raunen, Omega und ihre Augen, Veilchen blauer Strahl. Rimbaud. Thank you. Peter Hille. Ich bin, also ist Schönheit. Julius Hart erinnert sich an Peter Hille aus dem Jahre 1887. Peter kam ausgehungert zu mir und ich drückte ihm meine letzten 40 Pfennige in die Hand, damit er für seines Leibes Wohlergehen sorgen solle. Doch fand ich ihn am Abend tief versunken über zwei Büchern, für die er den Schatz angelegt hatte. Peter, der Clochard unter den Dichtern des ausklingenden 19., schrieb einst über eine Weihnachtsfee. Keine Angst. Suchende Sterne ins eilende Haar, frierende Sterne, schmelzend zergangen über den wunderfeiernden Wangen und die Augen von Liebe so klar wie glockenklar, wie reif, so rein und so duft und so jung und blühend vor Güte. Tau der Frühe, himmlische Blüte, wie Rosen und wie Fliederschneien. Da steigen die Hände ein bettelndes Meer, Augen dunkel nach Geschenken. Mir, mir, mir, mich musst du bedenken, so steigen die bettelnden Teller her. Dunkel wird, ein Wundern steht, Strenge in der Feenseele. Wie wenn rohe Nacht das Leuchten quäle und Ernst in die Güte ihrer Augen geht. Und es spricht wie klares Licht aus ihrem milden Angesicht. Geben euch? Was soll ich euch geben? Alle Wunder habt ihr ja hier. Eine Erde, die könnt hegen ihr. In euch selber will der Himmel leben. Kinder, ihr wünscht, so könnt ihr auch geben und selig sein und selig machen und innig sein, wie Kinder lachen und wie wir von Wundern leben. Tuet frohe Liebesgaben einer in des anderen Hand, tuet ab das Geizgewand und ihr pflücket alles haben. Thank you. glassworks one dreamed a dream by the old canal. I kissed my love by the factory. Are drifting across the moon. Cats are prowling on the beat. Springs are born from the streets at night. Karin Saab. Mein Wunsch wäre, dieser Zeit zu entkommen, obwohl ich dabei sein möchte, wenn die Welt brennt, und zuvor noch kosten die neuesten Schreie und hassen die Raketen mitten in der Landschaft lieben. Viele Frauen und Männer und die eine Frau. Mein zartes Reh soll geschlagen werden, von mir im Haus mit Garten und Zaun drum, als gäbe es einen Alltag vor dem Tod. Geht mein Verstand auf Krücken, so genau weiß ich, wofür das Ganze doch keinen Sinn hat, noch etwas einzuüben, am besten die lateinische Sprache, ein Kadaver, der zur Beruhigung nicht stinkt. Tag für Tag Vokabeln zwischen Gelassenheit und Aufbäumen. Sag mir niemand, ob ich flüstern darf, wo selbst Sprechchöre ungehört bleiben. Sind wir in unsere Ohnmacht verliebt, um ein wenig glücklich zu sein? Habe ich mich auf das Unwesentliche beschränkt, wie die Grundfrage der Epoche, Frau oder Brust? Meitler, mich die Hoffnung, einmal genau zu wissen, wie ich bestehen soll im propagierten Glanz des Abends, ziehen weiße Schwäne über den See. Oh Gott, der Mond, das Schilf, wer weiß? Wer weiß schon, das Leben zu befolgen? Sky began to rain. Hertha Müller. Der eine Nachbar starb zweimal im Bett im Januar, am selben Tag sogar, in diesem und im nächsten Jahr. Der andere saß mit seinem Schachbrett vorm Haus, zog die Quasten, Mütze und die Zeit groß raus. Lachte verwirrt, damit das Wetter besser wird. Ich wiederum hielt eh nicht viel, schier weniger noch als ihr von mir. So der Adjunkt zog nur den Vorhang an und lief durchs Fenster zur Beerdigung. Zur Begleitmusik musste ich weinen. Dem einen Kantor tropfte meine Nase auf den Schuh, bis es ihm zuwider war. Da riss er eins der Grablieder aus seinem Notenbuch und gab es mir als Taschentuch und sagte, wenn's trocken ist, krieg ich es wieder. Ist das klar? Briefe und Telegramm sind abgeschickt. Nun wandert er durch undeutliche Straßen, bemerkt kleine unwichtige Unterschiede und denkt an Aberdeen oder an Leiden. für ihn lebendiger als das Labyrinth aus geraden Linien, nicht aus Verworrenheit, zu dem ihn die Zeit eines Menschen bringt, dessen wahres Leben fern ist. In einem nummerierten Zimmer wird er sich später vor einem Spiegel rasieren, der ihn nie wieder widerspiegeln wird. Und ihm wird scheinen, dass dieses Gesicht viel unergründlicher und fester ist als die Seele, die es bewohnt und im Lauf der Jahre erschafft. Er wird dir in einer Straße begegnen und vielleicht wirst du bemerken, dass er groß und grau ist und die Dinge betrachtet. Eine gleichgültige Frau wird ihm den Abend anbieten und das, was auf der anderen Seite einiger Türen geschieht. Der Mann glaubt, er werde ihr Gesicht vergessen und doch Jahre später wird er sich nahe der Nordsee an Lampe- und Fensterläden erinnern. In dieser Nacht werden seine Augen in einem Rechteck vergangener Formen den Reiter begrübeln und seine epische Ebene. Denn der Far West umfasst den Planeten und spiegelt sich in den Träumen der Menschen, die ihn nie betreten haben. Im vielköpfigen Zwielicht wird der Unbekannte sich in seiner Stadt wähnen und verblüfft sein, eine andere zu betreten. Mit anderer Sprache und anderem Himmel. Vor der Agonie sind uns noch Hölle und Herrlichkeit gegeben. Sie wandeln jetzt durch diese Stadt, Buenos Aires, die für den Fremden meines Traums, den Fremden, der ich unter anderen Sternen war, eine Reihe ungenauer Bilder ist, für die Vergessenheit gemacht. Whilst his mother's womb contained the growing bough,

ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben. Nämlich, wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt. Der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. Is this a fantasy? Rakowina. Być może ja ciebie nie nużę. Noc. I zločiny mirowej. Jak rakowina, jestem czućnie. Ja wypróżę na berek Tvoi. Ossip Mandelstam, die Muschel. Ich weiß es. Nacht. Ich geh dich wohl nichts an. Aus ihr, der Weltenschlucht, geschleudert eine Muschel. Hohl lieg ich am Rande deiner Bucht. Du Unbeteiligte, du rollst dein Meer, du hörst nichts, singst, singst fort. Doch sie, die leer und unnütz ist, du sollst sie lieben, deine Muschel dort. Im Sand da liegt ihr dein Gewand. Schlägst du um sie, die zu dir schlüpft, die große Glocke Dünung an, euch beide hast du sie geknüpft. Die Wände brüchig, dieses Haus ist unbewohnt, wie's Herzen sind. Du füllst's mit Schaumgeflüster aus, mit Regen, Nebelschwaden, Wind. nicht lapidare Lichtsamen, treten außerordentlich von Simsen, aus denen Fenster aus Versehen fielen, einer Nacht entgegen, welche aller Lichter bar nächtlicher als Nächte war, die allenfalls Erinnerungen davon und wiederum gebar, das Licht, ein Raum, in Windungen, in denen jener sich erfand, der schließlich von sich reden machte, indem er sich zum Leuchten brachte, wie er fand. Und wer auch sollte dem Licht seinen Scheinen abverlangen, wenn außer diesem Licht nichts sonst ein Ich zur Ansicht brachte, in der Mitte aller Lichte, da alle ihn angingen, gab lichterloh er der Zeit den Namen und den Raum und ging den ersten Schritt. Seitdem die Richtung aller Dinge dem Wesen jenes Schreiters aus der bleichen Fresse fallen, das Beet für seine Zähne ist der Strahl, der durch ihn reicht aus Sternenzeiten und wiederum in solche führt, das Licht einmal erschienen, erlischt allein vor den Geräten nicht an sich, das haben wir uns so gedacht und sind der Mittelpunkt exakt der Zeit, die Lichterstrahlen brauchen, durchzudringen durch uns. Uns, den Übergang, den Städten, die Furt zwischen was uns Vergangenheit und Zukunft scheint, da von uns in diese Bahn geworfen den Kegel Lichts aus unserer Leuchte, die ein Hautsack durstig nach informellen Sedimenten ist, nicht mehr, aber dafür stetig anwachsend, da alles Gewesene den Beutel füllt, die Adern bläht, die Istzeit verlassen im Rückraum der Aufmerksamkeit unserer Scheinwerfersuchorgane, nur langweiliger, partikelnder, bruchteilender wird. Dabei ist alles immer noch da. Sonst wäre es ja nicht gewesen und so auch alles, was noch kommen soll, soll es doch kommen, doch das Déjà-vu war immer schon schneller als die Wahrnehmung der Tatsache, dass wir hier nicht nur vermeintlich schon mal waren, sondern tatsächlich nicht nur scheinbar immer wieder, immer nur hier sind, immer nur hier, sondern nein, der Zeitpunkt der Frage sind wir. Das Licht der Beleuchtung, ebenso wie der Moment mit all seinen Geschwistern, sind du und ich und ohne uns gäb's uns auch nicht. Und mit uns stürbe auch das Licht, so wie von uns beleuchtet. Aber zwischenzeitlich lässt sich sagen, dass die Möglichkeit, dass alle Versendung ermöglichter Ereignisse die Atmosphäre auffüllt, sie beschlägt den Denksack, diesen gesammelten Beutel, nicht meinen, nicht deinen, nicht unseren, nein, den Denksack, der Beutel, der geniale Kinder nicht genial sein lässt, da er in aller Ruhe die Reflexionen auf Spitzen treiben muss, die ungesehen das Brautkleid schmücken darüber, dass Ekstase in der Außenkurve des Schleudergangs des Lebens der Erlebenden immer aus dem Leben führt, in welchem Horizonte nicht so lustvoll in ein Rutschen geraten, dass mich dich gleich nach diesem Wort in aller Schnelle wissen wird, wie genau bereits die Erinnerung an unserer Leuchten darauf hin, denn jede Seite dauert an. Und dies von allen Seiten, ja, wen dauert da der Rasen seines Nachbarn? Wer sprengt das Dach seiner Hundehütte? Wer frisst die Scherben der 3 Meter langen Stabtaschenlampe, die ein Schlagstab war, bevor jener in Kriechgang im Karnickelloch in einen perlmuttenden Spiegel schaute, in welchem eine Panflöte kein Ende fand? In keiner aller Möglichkeiten. Worauf und hierauf kommt es an, das Auge des Erzählers endlich sich verschloss. Das Augentier, der Fresslust-Archipel, der Bilderdieb und der Werfer von oben auf die Welt, auf die sich derart scheinbar niederblicken ließ, dieser vom Licht Verführte, von sich selbst Verführte, schuf darum viele Götter erst, dann eben einen, und wen konnte er damit schon meinen, als immer doch nur sich. Und nochmals sich, da alles um ihn schließlich um ihn war, er demnach also Zentrum war und Mittelpunkt, mit diesem Säcklein hinter der Stirn, in das es rieselte in einem Fort, dieser endlich schloss das Auge und geriet ins Licht. Ups, so geht das aber nicht. Das stinkt nach Religion, das schreit nach Augen auf, nach allem Anfang wehren und richtig. Angst vorm Leuchten kann nur haben, wer sich selbst als Leuchte hält. Ich bedanke mich an Kulku, die hier nebenan spielen. Ich habe ganz vergessen, mich bei Yolanda zu bedanken, die vor mir gespielt hat. Im Nachhinein folgt ein Beitrag von Claudius. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich bedanke mich für meine Liebe oder Besentils. Radio Teufel.